Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht.